nichts zu verzollen. Die Seniorpartner lachten alle über einen Film, den sie gesehen hatten. 45 Jahre. Weiß der Geier irgendwas, dass es 45 Jahre dauerte, diesen Film abzusitzen? Sie saßen am äußersten Ende des langen Tisches und die Frau, die McGinnis bekannt vorkam, spielte mit, beugte sich vor, als hörte sie alles zum zweiten Mal. Miss Nagel nannten sie sie. »Was halten Sie davon, Miss Nagel? Raus mit der Sprache!« Gelächter. Er wusste nicht, worum es überhaupt ging. Sie war nicht groß, eher zierlich, in einem maßgeschneiderten braunen Leinenkleid, das ihre Bräune und ihren schlanken Körper gut zur Geltung brachte. Zweimal hatte ihr Blick ihn gestreift, vielleicht sogar öfter. Ein flatternder Blick, der zunächst für zufällig gehalten werden wollte, sich dann aber auch als Bekenntnis lesen ließ. Sie hatte gelächelt, dann weggeschaut. Vielleicht kannte sie ihn von früher. Wie komisch, dachte er, dass es ihm nicht einfiel. Würde es schon. Sie waren im Monteleone, die schummrige alte Nachmittagsbastion mit der Karussellbar. Es war noch nicht voll. Auf der Royal draußen vor den hohen Fenstern schob sich gerade eine Parade vorbei. Umpapa, umpapa, dazu die schrillen Trompeten, etwas schief. St. Paddy's Day war am Dienstag, heute war erst Freitag. An seinem Ende redeten die Jüngeren über beurkundungspflichtige Verträge. Man wurde wieder reich. Helft den Banken, sagte jemand, die ersten Fische, die angespült werden. Gut und schlecht. Lieber will noch der Mensch das Nichts wollen, als nichts wollen. Sie gehörten zur alteingesessensten Kanzlei Irlands von der Poydras Street, Coyne, Coyle, Kelly and McGinnis et alii. Freitags war der übliche Vorbeischautermin nach Dienstschluss mit den Juniorpartnern, eine Chance für sie, ihren Platz zu finden und so weiter. McGinnis war da, um sich gesellig zu zeigen. Die Frau war nicht allein gekommen, sondern mit einem Mr. Drown, irgendein Klient, der schon gegangen war. Sie trank zu viel. Jeder New Orleans-Neuling bestellte den Sazerac, dieser sündige Geschmack nach Anis. Sie war schon mindestens beim vierten. Jetzt streifte ihr Blick ihn schon wieder. Ein Lächeln. Sie hob herausfordernd das Kinn. Der alte Priester saß links neben ihr, Vater Fagan mit seinem Pfaffenkragen. Er hatte ein Kind gezeugt, vielleicht auch zwei, anscheinend typenoffen. Sein Bruder war Verkehrsrichter. »Warum hättest du mit mir besseren Sex als mit deinem Mann?« hörte er die Frau sagen. Die Männer lachten alle zu laut. Father Fagan verdrehte die Augen, schüttelte den Kopf. »Was hat Thomas Merton gesagt?« meinte der alte Coyne. Der Priester legte die Hand an die Stirn. »Was hört man da?« sagte jetzt eine der jungen Frauen in seiner Nähe. »Nichts Neues«, war die Antwort. »Coyne hält sich für einen Priester, dabei ist er nur ein Drecksack.« »Miss Nagel, Miss Nagel, was sagen Sie dazu?« Es wurde wieder laut. Vor 35 Jahren waren sie zusammen nach Island gereist. Und jetzt hier zu sein, war ein Schock. Beide studierten in Ithaca. Damals kannten sie sich noch kaum, das hatte keine Rolle gespielt. Ein Junge von der Katholikenschule in Uptown, New Orleans. Ihre Mutter, eine reiche Landschaftsmalerin, die im Apthorpe Building in New York wohnte, ihr Vater auf einer Yacht in Hawke Bay, schillernde Trinker, exotisch im Kleinformat. Sie hatten in den Frühjahrsferien nach Griechenland fahren wollen. Auch wenn sie wenig voneinander wussten, waren sie bereit für ein Abenteuer. Mykonos. Das klare Wasser, die gekalkten Häuschen für ein paar Cent. Jeden Tag fingen die eingeborenen Fisch für einen und bereiteten ihn auch zu. Aber das Geld reichte doch nur für Island. Um die Reise wurde zu Hause kein großes Gewese gemacht. Damals wurde sie Barbara gerufen. Den Namen mochte sie nicht. Er war schlicht Sandy McGinnis, Alex, ein Anwaltssohn. Seine Mutter war Lehrerin, an denen war nichts exotisch. Sie warfen zusammen und nahmen einen Pauschalflug nach Reykjavik und einen Bus an die abgelegenen Fjorde im Westen. 10 Stunden. Sie rechneten mit Jugendherbergen, freundlichen Isländern, gesundem, preiswertem Essen, kalter skandinavischer Sonne, aber nichts dergleichen, nicht mal Fremdenzimmer. Ein Fischer am Ende eines langen Feldwegs, der sich um ein Trockengestell für Kabeljau kümmerte und kaum Englisch konnte, bot ihnen ein Grassodenhaus an, wo auf dem Dach Ziegen schliefen. Gratis. Sandy hatte sich schon in sie verliebt, bevor der Flieger abhob. In dem Grassodenhaus schliefen sie zusammen im Kalten, redeten, rauchten, saßen am Fjord, wenn's mal etwas Sonne gab. Er versuchte sich erfolglos mit dem Angeln, während sie ihre Füße wärmte und Neruda über Machu Picchu las, Ken Casey, Sylvia Plath. Sie erzählte von ihrem Vater, er habe sie Navajo-Wurzeln, der sei Regisseur und stehe auf der schwarzen Liste. Ihre Mutter sei im Wesentlichen eine halb französische Kurtisane. Und sie selbst wolle gern Contenance lernen, diese flüchtige, innere Entschlossenheit, von der sie bei Scott Fitzgerald gelesen hatte. Außerdem habe sie mal Frauen geliebt. Währenddessen versorgte der Fischer sie mit Kabeljau, hartem Sodabrot, einem heftigen, hausgebrauten Bier, Decken, Kerzen, Kleinholz gegen die frostige Märzkälte. Eines Abends lud er sie ein. Zu sich mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Die konnten mehr Englisch, waren aber scheu. Die Frau musterte Barbara finster. Sie gingen nur einmal hin. Sie waren 20. Es war 1981. Sandy McGuinness wusste nicht, was er von all dem halten sollte. Wenn sie sich unterhielten, würzte Barbara ihre Rede mit kleinen hörbaren Einatmern, als würde keiner von ihnen ihr Gespräch je vergessen. Er fand es eher belanglos. Sie hingegen fand er bildschön, gefühlstief und unvorhersehbar und etwas weniger klug als sich selbst. Im Lauf ihrer 7 trägen Tage bemerkte er öfter, dass sie ihm bei den häuslichen Pflichten zusah, beim Warm- und Trockenhalten, Holztragen, Lüften, Fegen. Sie schätzte ihn ein auf der Suche nach einer endgültigen Entscheidung. Er hätte nicht sagen können, was da entschieden werden musste über ihn. Und dann teilte sie ihm überraschend mit, dass sie dort bleiben wollte. Sie wollte lernen, die Sagas zu lesen. Das würde ihr sicher die Contenance verleihen, nach der sie suchte. Woraufhin er dachte, ja, sie zu lieben ging eigentlich nicht über das Gefühl dieses Augenblicks hinaus. Er würde frohgemut nach Hause fahren, sie vielleicht wiedersehen, vielleicht auch nicht. Damals überlegte er, Tierarzt zu werden. Sollte sie ruhig ihre Sagas lesen. Andererseits hätte er sie aber ebenso gut auf der Stelle heiraten können. Am letzten Tag liefen sie zu Fuß in die kleine Stadt, damit Sandy zu seinem Bus kam. Danach wollte sie zu ihrem Haus zurück. Sie hatte mit der Frau des Kabeljautrockners ausgemacht, ihr im Haushalt zu helfen. Ein regelrechter Sieg. Außerdem sagte sie, mit einem Lächeln in die gleißende arktische Sonne, ein leuchtender fremder Anblick in ihrem großen blauen Pullover. »Weißt du, Schatz«, sagte sie, »sobald wir uns selbst kennengelernt haben, wollen wir niemand anderen mehr. Das ist eine sehr schwere Entscheidung.« »Von solchen Sachen verstehe ich nichts«, sagte er. Seine billige schwarze Nylon-Reisetasche stand neben ihm an der Bushaltestelle. Sie hatte dieses Lächeln, strahlend, karamellfarbene Augen, glänzendes mahagonifarbenes Haar, das sie an der Sonne trocknete. Am Morgen hatten sie sich noch geliebt. Nichts Besonderes. Sie sprach inzwischen mit weniger Worten als notwendig, als ob so vieles nicht gesagt werden müsste, völlig offensichtlich geworden wäre. Er fand das aufgesetzt und selbstverliebt. Seine Abreise war genau das Richtige. Was er vermissen würde, war vermissbar. Im schroffen Stadtlicht bekam ihr Gesicht etwas Grobes, das er vorher nicht bemerkt hatte. Wahrscheinlich hätte es ihm bald missfallen. »Gute Entscheidungen ergeben nicht immer gute Geschichten«, sagte sie. »Ist dir das schon mal aufgefallen?« Die Sonne zog über ihr Gesicht, sie musste blinzeln. »Nein«, sagte er. »Ich dachte, das täten sie.« »Wir werden uns wiedersehen«, sagte sie, »und darüber reden, ob es wohl stimmt.« Sie küsste ihn auf die Wange, drehte sich um und stapfte entschlossen das Sträßchen entlang. Barbara war nicht nach Ithaca zurückgekehrt. Er hörte allerdings einiges, dass sie ihren Namen geändert hätte von Barbara zu Alex und Theologie an der Divinity School in Harvard studierte, dass sie eine Zeit lang für einen Künstlermodell gestanden hätte, dass sie krank gewesen sei, etwas Mysteriöses, vielleicht Tuberkulose. Dass sie einen Arzt geheiratet hätte und jetzt in New York City lebte, alles plausible Zukünfte für sie. Von den Sagas war nicht die Rede. Er fing ein Jurastudium in Chicago an und wollte danach wieder nach Hause ziehen und als Anwalt arbeiten. Das Fremde, das ihm gefallen, das er womöglich kurzzeitig geliebt hatte, würde seinen Platz in seinem Erinnerungsrepertoire einnehmen. Der Platz, den sie in seinem Leben einnahm, Island in seinem Privatjargon, war zu einer guten, erzählbaren Geschichte geworden, als er mal mit einem Mädchen auf Reisen gegangen war. Jetzt stand sie auf, entschuldigte sich am Tisch. Sie hatte ihm noch einen Blick zugeworfen, mit einem kleinen Flunsch, weil er nichts gesagt, kein Getue um sie gemacht hatte. Hatte sie etwa erwartet, ihm zu begegnen, nur weil sie nach New Orleans kam, nach all den Jahren? Die kleinen Annehmlichkeiten einer kleinen Stadt? Schon komisch, dass es ihm nicht schneller eingefallen war, aber auch nicht komischer als der Zufall, dass eine Frau, die er als Student mal unverbindlich geliebt hatte, hier auftauchte. Sie war dünner geworden, fitter. Sie sah nicht nach 54 aus. Er empfand sich selbst immer noch als jung, der Jüngste unter den Partnern. Für diese Dinge gab es keine Schablone. Anscheinend ging sie auf die Toilette. Die Juniorpartner waren jetzt beim Sparkassenparadox, beim Fehlschluss vom Teil aufs Ganze. Ein Haus von oben nach unten aufbauen. Das war nicht seine Welt. Sein Spezialgebiet war das Seerecht, große Schiffe. »Lass sie mal durch«, sagte der Priester laut. Alle Männer standen auf für die Dame. »Miss Nagel? Miss Nagel muss mal pullern, oder sehen wir das falsch?« Sie hatten sich schon viel zu sehr an sie gewöhnt. Das ärmellose braune Kleid war schlicht, aber schick. Ihre gebräunten Beine und schlanken Fesseln schimmerten im Kerzenlicht der Bar. Die Parade draußen hatte noch etwas Restschwung. Eine abgeranzte Clownstruppe, eine Dudelsack-Polizeieinheit. »Du hättest ja«, sagte sie, als sie an ihm vorbeischlüpfte, als ginge sie davon aus, dass nur er sie hörte. Sie klang wie kurz vorm Lachen. Ihre dunklen Augen erkannte er jetzt wieder. »Du hättest ja«, einer der jüngeren Männer hatte es aufgeschnappt und wiederholte es flüsternd. Die Damentoilette befand sich auf der gegenüberliegenden Seite des goldenen Hotelfoyers. »Ich hatte nicht erwartet«, wollte er sagen und wandte sich zu ihr. Sie hielt inne, als hätte er sie als Erste angesprochen. Sie war richtig schön gealtert. Jetzt lag nichts Grobes in ihren Zügen, nur kostbare, zuverlässige Haut. Die Männer an ihrem Ende des Tisches redeten über sie, das wusste sie bestimmt. Dass sie zu viel getrunken hatte, erkannte man an der Veränderlichkeit ihrer Miene, als wäre sie irgendwie unentschieden. Ihre Hände drückten eine gewisse Unsicherheit aus, ihre Augen funkelten. »Also, würdest du lieber«, sagte sie huldvoll. »Natürlich«, sagte er, »ich im Foyer gleich«, solange es auch immer dauern mag, um wieder vorzeigbar zu werden. Jetzt war sie schon unterwegs Richtung Foyer, wo sich die Hotelpagen nach ihr umdrehten. Sie trug schmale, teure, blassblaue Schuhe. Sie wirkte sportlich und roch nach etwas Exotischem. Natürlich hatte sie ihn nicht sagen hören, sich nur umgewandt im Vorbeischieben. Wie sie wohl jetzt hieß? Wahrscheinlich wieder Barbara. Am hinteren Ende der Bar stand auf einem flachen Podest ein Schlagzeug außer Gebrauch. Ein großer, älterer Schwarzer mit weißem Hemd und dunkler Hose war damit beschäftigt, es in Position zu rücken. Bald war mit Musik zu rechnen, dann würde sich die Rotunde der Bar füllen. Wer aus anderen Gründen hier war, würde zu Publikum werden. Es war nach fünf. Draußen auf der Straße ging die Parade zu Ende. Einige der Partner standen schon aufbruchsbereit, wollten nur abwarten, ob Miss Nagel zurückkam. Die Juniorpartner waren mit den jungen Kollegen einer anderen Kanzlei am Nebentisch ins Gespräch gekommen. Hirschberg, Linz, Öl- und Gasanwälte damals in den Boomzeiten, jetzt Gewerbebauten, Gebäude bauen, hatte kaum noch was mit Juristerei zu tun. Es war lärmiger geworden. »Diese Miss Nagel«, hörte er jemanden sagen und lachen. Zum Warten stellte er sich im Foyer an den Schaukasten mit Büchern und Fotos von berühmten Schriftstellern, die hier schon abgestiegen waren. Tennessee Williams, Faulkner. So ein Ort war das, selbstgestaltet literarischer Anstrich. Touristen, die sich die Parade angeschaut hatten, strömten verschwitzt und erschöpft von draußen herein. Sie brauchten, was das Hotel zu bieten hatte. Die Pagen ignorierten sie lächelnd. Die Drehtür ließ schubweise heiße Essensluft herein in die Kühle. »Waren die echt?«, hörte er jemanden fragen, klang nach einem Farmer aus Iowa. »Die waren so schön, diese rosa Federn, und so viele!« Koffer wurden an den Pagen vorbeigezogen, die Eincheckzeit war längst vorbei. »Ich dachte gerade, wie nett es ist, irgendwo anzukommen«, sagte sie plötzlich neben ihm. Die Touristen hatten ihn kurz abgelenkt. Der Priester mit seinem weißen Strohhut hastete ins Handy vertieft nach draußen. »Ich meinte natürlich, wenn man in Paris ankommt, nicht hier«, sagte sie. »Es ist viel zu heiß und es ist erst März.« Von der fernen Vergangenheit würde nicht die Rede sein. Worüber sollte man denn sonst reden? Eine Liste machen? Aber dann würden sie genauso dastehen. »Wer ist Miss Nagel?«, fragte er. »Drowns unwitzige Fantasie.« »Wo ist der abgeblieben?«, fragte Sandy, der beurlaubte Klient. »Kurve gekratzt?« »Tja«, sagte sie. Jetzt wirkte sie frischer, die Augen nicht mehr so funkelnd. Eine winzige Wasserperle saß noch auf ihrem Kinn. Mit einem Lächeln fasste sie hin. Sie roch nach Zigaretten. Der König des Wunschdenkens sitzt jetzt bestimmt in seiner Gulfstream zurück nach Dallas. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit, eine kleine. Sie standen nebeneinander und redeten wie zwei Fremde, die an einer Garderobe warten und bald woanders sind. Sie hatte keine Handtasche dabei. »Toller alter Schuppen, oder?« Sie sah sich um. Sie roch immer noch gut. Pagen, Schreibmöbel, Zigarrenstand, das gefiel ihr. »Mein Vater hat hier seinen Hokuspokus veranstaltet«, sagte er, »in den 50ern.« Und da war das plötzliche, schnelle Einatmen. »Hokuspokus«, sagte sie, »das ist ja mal ein nützliches Wort.« Ihr Blick streifte ihn. »Was hat er gemacht?« Anscheinend hatte sie eine Seinsform gefunden, vorläufig. »Er sollte gehen«, dachte er. »Er hatte Pläne, sie hatten Pläne, seine Frau. Mit alten Unifreunden ins Clancy's. Er begriff, dass es bei jeder Begegnung mit ihr wie jetzt zu einer Neueinschätzung des Lebens kommen konnte. So war es früher mal gewesen und hatte nichts am Lauf der Dinge geändert. Trotzdem, würde nicht jede Frau gern so wirken? »Hattest du gedacht«, meinte er, »wenn du nach New Orleans kommst, kannst du mich einfach heraufbeschwören.« Ihr Blick streifte ihn wieder, kehrte zurück und hielt inne. Ihr Mund kräuselte sich leicht. »Na ja, hab ich doch«, könnte man sagen. Von draußen auf der Royal kam der Lärm einer Menschenmenge, Johlen, eine Basstrommel sehr schnell. Da näherte sich die Parade nach der Parade. Mehr würden sie über die Vergangenheit nicht sagen. »Mach schon, McGinnis, du Blödmann«, rief jemand quer durchs Foyer, durch die Menge. »Keul, hast uns den ganzen Spaß versaut.« Er war im Aufbruch, auch mit Hut. »Entschuldigung«, sagte er. »Hast du Zeit für einen Spaziergang?«, fragte sie leise. »Du hast doch gesagt, es ist zu heiß.« Es ist aber wirklich ziemlich unnatürlich. Sie legte eine Fingerspitze aufs Kinn, wo die Wasserperle gewesen war, weg. Ein blauer Fleck saß dunkel auf dem knochigen Handrücken ihrer Linken, verräterisch. »Wie hast du dir das geholt?«, fragte er. Sie schaute auf ihre Hand wie auf eine Armbanduhr. »Ist schnell passiert. Hat da einer...« Wahrscheinlich war sie gestürzt. »Na klar«, sie riss die Augen in gespielter Verblüffung auf. Die Drehtür wirbelte warme Luft und Straßenlärm herein. »Wollen wir los?« »Wenn du das möchtest.« »Ich bin zahlender Gast hier«, sagte sie, »im Hotel.« Wieder sah sie sich um, als bewunderte sie alles. »Ich habe eine Suite ganz oben, heißt nach einem Schriftsteller, von dem ich noch nie gehört habe, mit Flussblick.« Verhielt er sich ihr gegenüber jetzt eigentlich genauso wie vor 25 Jahren? Wie würde man das nennen? Unbeholfen? Distanziert, missbilligend, zu verliebt. Damals hatte es ihn nicht zufriedengestellt. Aber vielleicht gab es ja eine Alternative. Sie traten nach draußen auf die Royal, wo die zweite Runde inzwischen vorbeigezogen war. Da stand die atemlose Wand aus Frühlingshitze, aus üppigen Nachmittagsgerüchen, den Sedimenten des Tages. Ein einsamer, weiß geschminkter Clown schlurfte in großen roten Schuhen daher, störte den Verkehr und klapperte mit einem Löffel auf einer kleinen Metalltrommel herum. Keine Überraschung, nirgends. Sofort schwitzte er in seinem Jackett und zog es aus. Sie würden zum Fluss schlendern, den sie von ihrem Fenster aus sehen konnte. Selbst in der Hitze keine Entfernung. Da würde ein kühler Wind gehen. Sie waren sich jetzt erstaunlich nah, aber kein Paar. Sie kamen an Antiquitätenhändlern vorbei, einem Walgreens, einem berühmten Restaurant, dem die ganze Welt der Wörter steht, dir offen, Buchladen. Zweimassige Polizisten saßen auf Motorrädern mit blauem Blinklicht und guckten sich das alles an. In einem Eingang rauchte einer ein Tütchen. Penner tranken auf dem Bürgersteig Wein. Das French Quarter halt. Eine Zeit lang gingen sie weiter und sie sagte nichts, als wäre ihr Geist auf Reisen gegangen, entrückt. Immer noch wehte die feuchte Brise und die Spätnachmittagssonne strahlte schräg zwischen Häusern hindurch, das braune Kleid flatterte gegen ihre Schenkel. Sie bogen in eine Seitengasse, eine Abkürzung zur Kathedrale und dem stattlichen Platz mit der Statue des dubiosen Präsidenten auf dem sich aufbäumenden Hengst. Erst jetzt fiel ihm ihr kleines, zartes Hinken auf. Das hatte sie sich zugelegt. Aber vielleicht lag es auch an den blauen Schuhen. »Das sieht alles nicht echt aus«, als wollte sie einen neuen Gedanken vorschlagen. »Echt?«, echote er, ein gespieltes Verspotten, wie sie hoffentlich merken würde. Wahrscheinlich wartete Drown, der Klient, in dem Zimmer hoch oben auf sie, während das hier ablief. »Ist aber echt«, sagte er. »Ich bin hier geboren.« »Wer baut hier eine Stadt hin?«, sagte sie. »Du hast immer davon geredet. Aber warum ist das was Gutes? Musst du hier wohnen, weil du von hier stammst?« »Mehr als das.« »Ja, natürlich.« »Wo wohnst du?«, fragte er. Diese Frage klang geradezu anmaßend. »Und wo wohnst du?« Als würde er da jemals hinkommen. »In D.C.«, sagte sie im Weitergehen, »aber kaum. Ich habe da einen Mann.« In der Gasse gab es einen Zigarrenladen, der auch Masken und Pralinen verkaufte. »Ach bitte, kauf doch eine Zigarre«, sagte sie plötzlich. »Zigarren mochtest du doch immer, oder?« Der Laden war zu dunkel. »Falsches Du«, sagte er. »Dann kauf mir eine wunderschöne Maske. Ich liebe Masken.« Sie lachte und hatte es schon wieder vergessen. »Ja, ja«, sie stimmte einem Gedanken zu, der ihr gerade durch den Kopf ging. »Ich nehme an, es gibt eine Mrs. Sandy.« Endlich wurde also sein Name ausgesprochen. Ihren hatte er noch nicht gesagt, weil er sich unsicher war. Meine Frau, sagte er, nicht laut. Priscilla. Sie musterte ihn. Das braune Kleid hatte schmale Seitentaschen, in die sie jetzt demonstrativ die Hände steckte. Unter den Armen hatte sie verschwitzte kleine Halbkreise, Schatten auf dem Stoff. Nicht das richtige Kleid für diese Hitze.